Es ist der 15. Was haben wir denn überhaupt? Oktober 2020. Eigentlich der 12. Ja, wenn das veröffentlicht wird, ist ja aber der 15. Ich dachte, wir kommen so mit Mitte des Monats rein. Gut. Ich versuch's nochmal. Es ist die Mitte des Monats. Ta-ta-ta-ta. Hier ist das Nord-Süd-Gefälle und wir haben sie schon lachen hören. Dotti aus dem Süden. Und der Jörn aus dem Norden. Servus. Hallo. Hi. Na, wie ist das Wetter? Das Wetter ist bescheiden. Es regnet und regnet und regnet. Aber es ist ja schön, weil das braucht die Natur ja auch. Ich war ja vor kurzem im Harz und da durfte ich dann wieder erleben, wie es ist, wenn es so wenig regnet. Und deswegen bin ich demütig und denke mir, ja, lass es ruhig regnen, wir können es gebrauchen. Dann bleibt unser Wald gesund. Ja, da ist richtig scheiße, ne? Das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass es da ganz schön schlecht aussieht um den Wald. Du, das ist richtig gruselig. Also wenn du da irgendwo auf dem Berg stehst und du siehst nur noch braun, braun, braun, braun, braun. Oder du bist an einer anderen Stelle und siehst nur noch Mondlandschaft. Es ist wirklich sehr gruselig. Es ist bedrückend. Ja, hier sieht es nicht anders aus. Es regnet jetzt dann auch endlich mal. Wir hatten ja wieder mal einen sehr, sehr trockenen Sommer. Ich bin gestern Nachmittag tatsächlich schon das erste Mal wieder an einem Feld vorbeigefahren, wo Pfützen drauf standen. Das ist dann also auch wieder nicht gut. Aber immerhin, die Landwirte haben das von den Feldern bekommen, was sie runter haben müssen. Es sind nur noch, ein bisschen Maisreste und ich glaube noch ein bisschen Zuckerrüben, die noch abgeerntet werden müssen. Und das war's dann im Wesentlichen. Insofern darf es jetzt dann auch matschig werden, glaube ich. Ich wollte gerade nach Schnee fragen, wann der bei euch kommt, aber ich vergaß, bei euch gibt es ja keinen. Bei uns hat es schon Schneeregen gehabt vor 2 Wochen. Bin ich nach Hause gefahren und dann war schon graublich. Dann war schon an der Scheibe, haben die Scheibenwischer schon ein bisschen mehr zu tun gehabt. Ja, man, hier passiert das ja auch alle paar Jahre mal, dass es dann Schneefall gibt und das ist dann auch immer ganz aufregend, weil es dann, also wenn das mal passiert, dann hast du es meistens so, dass irgendwo in einem Landstrich von Schleswig-Holstein auch gleich 30, 40 Zentimeter liegen und dann drehen ja auch alle völlig durch, dann reden schon alle von Schneekatastrophe, da ist Ü-Wagen-Einsatz und da wird dann schon geguckt, wo kriegen wir die Leute versorgt und ach Gott, nee. Also es ist tatsächlich so, dass also dann in manchen Außenlagen, da kannst du es halt haben, dass du dann halt wirklich nicht aus der Hofeinfahrt rauskommst, weil eben der Schneepflug vielleicht so doof sein Räumschild eingestellt hat, dass du zwar ganz toll deine Einfahrt freigeräumt hast, aber er dir halt so eine 1,5 Meter hohe Schneewand vor die Ausfahrt geschoben hat und dann stehst du halt doof da. Ich hatte dich schon mal gefragt, aber ich weiß nicht mehr die Antwort. Du hast trotzdem Winterreifen, aber das sind dann so M und S, oder? Nee, ich bin Team Winterreifen. Bei mir kommt, ich habe heute am 12. Nehmen wir ja auf, heute Morgen hatte ich Termin, pünktlich zum Temperatursturz übrigens, also als ich heute Morgen aufgestanden bin zum Frühdienst, waren es 5 Grad und mein Kollege, mit dem ich dann morgens immer telefoniere, um die Themen des Tages zu besprechen, der hat sich schon ganz furchtbar geärgert, weil er in Flensburg dann schon Eis kratzen musste am Auto. Und die hatten nur 2. Also hier geht es jetzt langsam los, dass es kalt wird. Und ich bin ganz froh, also bei mir kommen, ich bin ja in Mittelhessen aufgewachsen, in einer fast schneesicheren Region damals. Und es war vollkommen klar, dass wir selbstverständlich im Winter hatten wir Winterreifen drauf. Und in meiner Kindheit hatten meine Eltern auch immer Schneeketten mit dem Auto für den Notfall. Ah, das kenne ich auch noch, Schneeketten, ja. Und hier könnte man wahrscheinlich mit M&S-Reifen oder mit Ganzjahresreifen fahren. Ja, richtig. Aber das ist bei mir noch irgendwie so mit drin, dass ich halt denke, M&S-Reifen sind bessere Winterreifen, als es ein Sommerreifen ist. Und sie sind bessere Sommerreifen, als es ein Winterreifen ist. Aber es ist halt weder Fisch noch Fleisch. Kam für mich auch noch nie in Betracht, auch jetzt noch nicht, wo die Winter so mild geworden sind. Und dann schneit es halt doch mal rein und so. Ich fühle mich dann irgendwie sicherer, wenn ich anständige Reifen habe. Allerdings Schneeketten oder so Krallen oder sowas haben wir auch nicht mehr. Die habe ich, oh Gott, vor 10 Jahren oder so verkauft. Also das muss dann bei uns auch nicht mehr sein, denke ich. Es wird so gut geräumt und die sind ja bei uns auch besser eingestellt. Also sobald es losgeht, dauert es ja nicht lange und die Straßen sind wieder freigeräumt und sind da schon hinterher bei uns. Ja, dann wechseln wir doch gleich mal das Gefährt, das Fahrzeug, nämlich vom Auto. Können wir gleich mal zu einem Roller gehen, denn der Martin Rützler hat uns einen sehr interessanten Bericht zukommen lassen. Da haben zwei Freunde im unterfränkischen Karlburg einen Roller reparieren wollen. Und da haben sie es anscheinend so ein bisschen auf dem Hof herumgeschraubt an dem Ganzen. Und als sie dann eine Pause machen wollten, tropfte aus der Kraftstoffleitung etwa 1 bis 2 Liter Benzin raus. Und das Ganze rann dann in den Regenabfluss. Und dort verdampfte das Benzin dann und wurde dadurch zu einem hochentzündlichen Gemisch. Und als sie dann wieder zurückkamen von ihrer Pause und das Fahrzeug dann anmachen wollten, also starteten, gab es dann eine Explosion in der Kanalisation. Und die Detonation, die war so stark, dass sie insgesamt 3 Kanaldeckel auf die Farmbahn schleuderte. Und aus den umliegenden Häusern, und jetzt kommt's, warum das so spannend für uns ist, drückte es dann das Abwasser über die Siphons zurück in die Wohnungen. Der Druck war also so dermaßen stark, dass das Wasser in den Toiletten bis zum ersten Stock hinauf noch bis an die Decke hochspritzte. Und ich frage mich jetzt ernsthaft, ist da nur Wasser mitgekommen? Oder ist da tatsächlich noch ein bisschen mehr drin? Ja, also das hängt natürlich sehr stark von der Leitung ab, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin natürlich wieder mal kein Experte. Aber grundsätzlich ist es ja schon so angelegt, dass, also wenn du spülst, dass dann eben alles auch weggeschwemmt wird und zumindest bis in den Kanal hinein. Das ist zumindest der Plan. Aber wie gesagt, es hängt stark vom Kanalrohr, von der Zuleitung ab. Wenn das irgendwie jetzt, keine Ahnung, wohnst in einem 70er-Jahre-Haus, da sind irgendwie die Rohrleitungen niemals kontrolliert worden oder so, das kannst du haben. Dass es dann irgendwo an der Stelle vielleicht so ein bisschen aufgeplatzt ist oder da hat irgendein Baum vielleicht durchgewurzelt, dann bleibt was hängen. Und dann kannst du es haben, wenn da genug Wasser zurückkommt, dass da nicht ausschließlich Wasser wieder reingedrückt wird. Und im Kanal selber bleibt ja auch noch was. Na, ich weiß es nicht. Bei unseren Wasserspartasten, die wir inzwischen haben, weißt du, da wird nicht alles weggespült. Also wir haben inzwischen... Ja, aber die Wasserspartaste, die nimmst du ja nun nur für Pipi, oder nicht? Ja, aber auch in... Ich weiß es... Ja, schon, aber reicht dann die volle... Na, also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn da also, noch irgendwas drin ja, liegt, doch, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Meinst, es ist nur ein Wasserschaden, wobei der natürlich auch heftig ist. Naja, also, wie gesagt... Eben, so erstmal ist das heftig, dann kann es natürlich auch trotz allem immer sein, dass dann noch so ein paar, also wir hatten das in einer unserer letzten Wohnungen auch mal, dass bei 2 Gelegenheiten aus der Kloschüssel Wasser rausspritzte und wirklich fontänenartig, so, also so wie es hier beschrieben ist eigentlich auch und da waren auch ein paar Klopapierfetzen mit dran, aber sonst weiter nichts, da war ich ganz froh. aber ja, meine Güte, kann halt sein, ja, natürlich. Naja, gut, aber sind wir froh, dass nicht mehr passiert ist? Ich meine, so eine Explosion, in der Tat. Wenn man dann gerade daneben sitzt und da gibt es da so eine Verpuffungssache. Oh, stell mal vor, um Himmels Willen, du sitzt gerade auf dem Klo und just in dem Moment. Spaß dir das Bidet. Ja. Genau. Klopapier wird ja auch schon wieder knapp. Das wäre natürlich eine Alternative. Ja. So. Die Wasserspülung von unten. Aber also die gründlichste Wasserspülung aller Zeiten. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Witzigerweise würdest du dann wahrscheinlich ähnliche Bewegungen machen wie bei einem neuen Hochleistungssport, der sich in Schleswig-Holstein durchsetzt, nämlich beim Hobbyhorsing. Hobbyhorsing, das ist im Prinzip Steckenpferdreiten. Nur halt über einen Parcours, über einen Hindernisparcours. Ja. Ich habe hier einen Artikel vom NDR von einer Kollegin von mir, die eine Jugendgruppe im Hobbyhorsing begleitet hat. Und das ist wir sind auf dem alten Tennisplatz und das sind lauter junge Mädels, die Steckenpferde haben und die dann also wirklich so Trab und Galopp und sowas und über Hürden springen und so weiter. Und das kommt aus Skandinavien. In Finnland machen das auch Erwachsene und jetzt gibt es auch immer mehr Vereine in Deutschland, die das anbieten. In dieser Gruppe jetzt speziell sind es 10 Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren und es werden jetzt immer mehr. Insgesamt sind da 50 Mädchen und junge Frauen in diesem Verein organisiert. Und dann gibt es richtige Turniere, wo sie daran teilnehmen und sich wahrscheinlich in verschiedenen Disziplinen da irgendwie miteinander messen. Ganz genau. Und die Deutsche Reiterliche Vereinigung arbeitet gerade an einem Regelwerk, denn im nächsten Jahr soll es die erste deutsche Meisterschaft im Hobbyhorsing geben. Mhm. Und daran möchte eben dieser Verein dann auch teilnehmen mit den Mädchen aus diesen Gruppen. Mhm. Und da gibt's richtig so, Bewegungen, die man einhalten muss, dass man den Kopf richtig hochhält und dass das Pferd dann die richtige Haltung hat und dass man dann eben auch vom Bewegungsablauf her sich an ein paar Grundregeln hält. Mhm. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch vom Schritt her irgendwie sein, dass man auch so eine Art, hat man ja als Kind auch immer so gemacht, so Galopp oder solche Sachen hat man ja auch immer imitiert und nachgemacht. Das wäre ja dann, also ich sehe jetzt auch nur Kinder vom geistigen Auge. Ich sehe jetzt nicht irgendwie Erwachsene, ich sehe wirklich auch nur Kinder. Ich hoffe, das machen auch nur Kinder, oder? Also in dem Verein ist das so, und aber sie schreibt eben in dem Artikel, die Trainerin erzählt das, dass in Finnland auch Erwachsene an solchen Hobbyhorsing-Turnieren teilnehmen. Ja, doch, doch. Okay, also das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Das weiß ich nicht, das sieht ein bisschen albern aus. Wollte gerade fragen, ob das was für dich wäre. Nicht unbedingt, glaube ich. Obwohl es von der Kondition her natürlich sicherlich anspruchsvoll ist. Also da die ganze Zeit. Das stelle ich mir auch vor, ja. Und dann vielleicht über irgendein Hindernis drüber oder sowas. Weiß ich ja nicht, ob das auch möglich wäre. Ja. Aber ich glaube, so ein komisches Pferdekopf zwischen den Beinen, ich weiß nicht. Naja. Da gibt es vielleicht noch irgendwas anderes. Vielleicht finden wir ja noch ein anderes Hobby für mich. Ja, und dann haben wir vom Sascha Erler was zugeschickt bekommen. Das ist diskussionswürdig, weil da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen, ob das vielleicht gar nicht mal so Sinn ergibt, was da passiert ist. Also in Potsdam gibt es, wie überall in Deutschland, Ladestationen für E-Autos. Allerdings ist es ja normalerweise üblich, dass diese Ladestationen, also die Plätze, auf denen die Fahrzeuge dann stehen dürfen, die sind kostenfrei. Also das sind ja normalerweise Parkplätze irgendwo in der Stadt. Da stellst du dich hin und dann lädst du deinen Strom. Und dann zahlst du normalerweise nur für deinen Strom. In Potsdam ist es allerdings so, in der Dortustraße, dass dort zusätzlich zu dem Strom auch noch eine Parkgebühr verlangt wird. Und das Laden für 4 Stunden, bis die Batterie voll ist, kostet 7 Euro. Und dazu kommen dann noch eine Parkgebühr von 8 Euro für diese Zeit. Also muss man dann 15 Euro dafür bezahlen. Und da hat sich dann jemand drüber aufgeregt und hat gesagt, also so geht die Förderung der Elektromobilität sicherlich in die Hose, wenn man das so macht, dass man da im Grunde doppelt zahlen muss. Und jetzt meine Frage an dich. Wie siehst du das? Weil ich kenne es inzwischen so, dass die Elektroautos die Fahrer von Elektroautos es ausnützen, diese Parkplatzsituation in der Stadt zu haben. Sie stellen also ihre Fahrzeuge ab, laden ihr Auto und lassen es stehen bis zum Ende bis sie wieder fertig sind und eingekauft haben und wieder zurück sind. Wobei ich die Information habe, dass du per App dann eigentlich eine Nachricht kriegst, dass dein Auto vollgeladen ist. Und das wäre doch eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, so, dein Auto ist voll, ab jetzt musst du zahlen oder irgend sowas. Verstehst meinen Gedanken? Ja, dann müsste es ja eine, ja klar, aber dann, das würde ja bedeuten, es müsste dann einen Rückkanal geben für diese Information. Also wie soll die quasi Parksäule das denn wissen? Obwohl, ja gut, eigentlich müsste die Ladesäule, die merkt das ja auch, wenn kein Strom mehr abgenommen wird. Also insofern finde ich das, also ich finde den Gedanken, also das ist ja der Hintergrund ist ja, dass man Langzeitlader vertreiben möchte, die diesen Parkplatz vor der Ladesäule blockieren. Genau. Das steht da ja auch in dem Artikel drin. Insofern, das finde ich, glaube ich, schon relativ sinnvoll. Die Frage ist natürlich, was für ein Signal möchtest du senden? Ich war mal bei einer Diskussion, wo es um Elektromobilität und Verkehrswende und sowas ging. Und da war eben auch jemand, der ein großer Verfechter von Elektromobilität ist, der seine komplette Dienstwagenflotte auf Elektroautos umgestellt hat und so weiter und so fort. Und der sagte, das ist halt einfach auch ein politisches Problem. Jetzt ist das, argumentiert er bei dieser Diskussion so ein bisschen aus einer merkwürdigen Position, weil einerseits fährt er einen Tesla für 150.000 Euro, andererseits sagt er aber auch, wenn ich in der Stadt fahre, wie kann das sein, dass ich da CO2-frei hinkomme und die Luft nicht verpest und dann muss ich irgendwie 4 Euro bezahlen für 8 Stunden parken. Und da denke ich mir halt, okay, wahrscheinlich hat er das Geld und das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem für ihn, aber also der sagt halt, eigentlich müssten Elektrofahrzeuge generell von den Parkgebühren befreit sein. Aber der Punkt an der Ladesäule, da einen quasi Negativanreiz zu schaffen, dass du die Karre da ewig stehen lässt, den halte ich für sinnvoll, das durchaus. Und gerade wenn es solche Schnellladesäulen sind, wo du halt wirklich in einer relativ kurzen Zeit dein Auto volltanken kannst, in Anführungszeichen, dann wäre es ja total sinnvoll und ist ja eigentlich auch der Gedanke, dass du dein Auto dann eben auch schnell wieder wegholst und es woanders abstellst, damit jemand anders dahin kann. Ja, eben, genau. Und das wird uns, da bin ich ziemlich sicher, das wird uns noch beschäftigen, wenn sich jetzt Elektromobilität vielleicht mehr durchsetzt, weil es ja immer größere Fördersummen und Wechselprämien und sowas gibt. Dann werden wir da noch eine ganz aggressive Entwicklung bemerken, glaube ich, dass das zum Problem wird. Weil, also ich kann es jetzt zum Beispiel für Husum sagen, hier ist jetzt gerade ein großer Innenstadtparkplatz komplett gesperrt worden, weil da eine neue Außenstelle vom Finanzamt gebaut werden soll. Da fallen 150 Parkplätze in der Innenstadt weg. Mhm. Direkt am Marktplatz in der Nähe, da waren jetzt in den Sommermonaten, wurden die Hälfte der Parkplätze weggenommen, das waren jetzt nur 12, aber ist ja nicht der Punkt, um da Fläche bereitzustellen für die Außengastronomie, was fantastisch war. Das war wirklich, wirklich toll und sehr atmosphärisch, aber da fehlen halt dann Parkplätze und die Leute sind ja einfach seit gefühlt den 60ern drauf dressiert, dass sie mit dem Auto fast bis in den Laden reinfahren können und das erwarten die Leute ja auch. Das wird uns, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen, diese Situation, dass wir irgendwann vielleicht dann mehr Elektroautos auf der Straße haben und dann es eben solche, in Anführungszeichen, Parkplatzkämpfe gibt, ich will aber jetzt auch mal an die Ladesäule. Und ne, dann ist eben nicht mehr der Innenstadtparkplatz das, was man gerne hat, sondern eben der Platz an der Säule. Ja, entweder muss es dann mehr solche Säulen geben oder dass jeder Parkplatz mit einer Säule oder mit so einem Ding aus dem Boden raus ausgestattet ist. Oder ja, ich weiß es nicht. Aber es ist ja wirklich so, dass man dann, glaube ich, per App dann informiert wird, so, das Auto ist jetzt voll. Dein Auto ist voll. So habe ich es auch verstanden, ja, genau. Dann ist eben die Frage, wie wird er dann dazu motiviert, jetzt wieder zu seinem Fahrzeug zurückzugehen und sein Auto umzuparken? Auf einen Parkplatz, wo er dann bezahlen muss. Das wird ja, da werden ja die wenigsten machen. Wäre es dann sinnvoll, dann Strafe zu verteilen und zu sagen, hier, das Auto ist voll, der ist noch nicht zurückgekommen seit einer Viertelstunde, ab jetzt kostet's was. Oder ergäbe es Sinn, zum Beispiel ich spinne jetzt einfach mal weiter, die ersten 2 Stunden sind kostenlos, in der Zeit wird das Auto geladen und die dritte kostet dann gleich mal 8 Euro und die vierte kostet 4 Euro und die fünfte kostet 2 Euro. Ja, ich würde es wahrscheinlich eher andersrum machen, dass die dritte 2 Euro kostet und dann, dass der Preis dann eher ansteigt. Nee, dann wird er ja dazu motiviert, möglichst pünktlich zu seinem Auto zurückzukommen und es umzuparken, weil dann ist gleich die erste Stunde ist wahnsinnig teuer und er wird abgeschreckt. Ja, und danach wird es dann günstiger, dann ist es egal. Das ist ja Quatsch. Also weißt du, wenn ich sage, oben mein Auto ist in 10 Minuten voll, wenn ich jetzt nicht zum Auto gehe, dann muss ich 8 Euro bezahlen. Ja, genau. Und dann überlege ich mir vielleicht so, wir sitzen jetzt aber gerade beim Essen und die Getränke kommen gleich, weil wir noch irgendwie Kuchen bestellt haben nach dem Einkaufen ach scheiß auf die 8 Euro, die nächste Stunde kostet ja nur halb so viel. Dann kann ich es dann immer noch wegräumen. Na, ich würde eher umgekehrt. Ich sitze da im Café und dann kostet es nur 2 Euro. Und dann denke ich mir, oh, kann ich ja noch sitzen bleiben. Dann kann ich auch noch die vierte Stunde sitzen bleiben. Und dann denke ich mir langsam, jetzt sollte ich langsam mal zurückgehen. Wird langsam teuer. Ja, okay. Also müssen sie alle gleich viel kosten, die Stunde. Oder so. Und dann richtig 10 Euro. Oder wie gesagt, Strafe, indem man dann als Falschparker gilt, wenn man dann zu lange dort ist, weil man ja den Ladevorgang nicht mehr macht. Und deswegen ist das jetzt genau, also wenn wenn dann am Auto oder an der Säule öffentlich oder für alle sichtbar signalisiert wird, das Auto ist voll, das wäre, glaube ich, eine Idee, dass man dann als Falschparker gilt. Und das kann das Ordnungsamt ja kontrollieren. Ne? Mhm. Die können ja dann hingehen und können ja dann dokumentieren für sich so, wir waren um 10.37 Uhr hier, das Auto hat 100% angezeigt und eine Dreiviertelstunde später sind wir wiedergekommen. Das Auto stand immer noch genauso da, wurde offenbar nicht bewegt, war immer noch voll. Jetzt kommt der Parkzettel dran. Mhm. So, das könnte man natürlich so machen, richtig. Aber ich merke schon. So, aber dann hast du natürlich wieder die Elektroautofahrer, die dann sagen, so jetzt werden wir auch noch dafür bestraft, dass wir ein sauberes Auto fahren. Ja, aber da ist dein Argument, das du vorhin gesagt hast, dass es grundsätzlich E-Autos kostenfrei in der Stadt parken sollten, dürften. Das ist eine Forderung von jemandem, der in der Branche unterwegs ist. Und also das wäre dann wahrscheinlich der Anreiz, ja, genau. Ne, für die Leute, die die Ladesäulen nicht zu blockieren, dass man also sagt, ich habe jetzt 7 Euro für die vollgeladene Batterie bezahlt und jetzt steht der Wagen den Rest des Tages da kostenlos auf einem innenstadtnahen Parkplatz, wie attraktiv, sondern dass man dann eben sagt, okay, es muss genauso attraktiv sein, den Wagen da wegzubewegen und woanders hinzustellen, weil er dann aufgrund seines E-Kennzeichens meinetwegen da irgendwo anders kostenlos stehen kann. Das käme auf den Versuch an wahrscheinlich, ob das dann auch so genutzt wird. Die andere Frage ist natürlich, eine Stadt wie Potsdam oder überhaupt eine Großstädte, wie viel freie Parkplätze gibt es denn da? Mhm. Also weißt du, wenn du dann abends so kurz nach Feierabend in irgendeinem Wohnviertel erstmal eine Stunde um Block fahren musst, dann ist das natürlich auch wieder nicht attraktiv. Nee. Also insgesamt brauchen wir ohnehin weniger Autos auf der Straße. Ja, ich überlege gerade, was ich machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gaststätte hätte. Das wäre ja auch ein Anreiz zu sagen, ich habe hier 3 Parkplätze und an einer stelle ich eine Ladesäule hin. Nee, das ist zu quer gedacht. Vergiss es. Gut, ich war schon wieder einen Schritt weiter. Ja, also das tatsächlich habe ich mal vor einer Zeit über ein Projekt berichtet, wo es also eine Initiative gab von 4 Kreisen, die gesagt haben, wir wollen gerne es einrichten, dass man von Hamburg bis zur dänischen Grenze ein einigermaßen flächendeckendes Ladesäulennetz hat. Dass man also sagt, so alle 30 Kilometer entlang der Autobahn beziehungsweise dann ab Heide entlang der Bundesstraße sollen Ladesäulen stehen. An Stellen, wo es eine gewisse Aufenthaltsqualität gibt, wo man halt auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde verbringen möchte, um zu warten, bis das Auto aufgeladen ist. Genau. Und das ist wäre gar nicht so wahnsinnig teuer gewesen, das einzurichten, weil dieses komplette Netz, so wie sie sich es in der ersten Ausbaustufe gedacht haben, weniger kostet als 100 Meter Autobahn. Das Problem ist nur, sie haben keinen gefunden, der diese Ladesäulen betreiben will, weil man damit nämlich kein Geld verdient. Das ist das Problem, weil das so geringe Strommengen sind, die da abgenommen werden. Also man muss dann halt irgendwie so eine Super-Express-Ladesäule haben, die gleich irgendwie 20 Kilowattstunden irgendwo reinbläst oder was weiß ich, keine Ahnung, was da die genaue Zahl ist, damit sich das lohnt von der Strommenge her. Denn weil wenn du einfach irgendwie, keine Ahnung, hast irgendwie in der Stunde 3, 4, 5 Kilowattstunden verkauft, dann bist du bei einem Verkaufspreis von meinetwegen 30 Cent pro Kilowattstunde, da rechnet es sich noch nicht mal irgendwie jemanden hinzusetzen, der eine Rechnung schreibt. Geschweige denn, also hast halt weniger eingenommen, als du Porto bezahlen würdest, um die Rechnung zu verschicken. So, und daran ist es am Ende gescheitert. Also da muss generell noch ein ganz anderes politisches Umdenken passieren, ne? Dass man also nicht nur sagt, von der Politik her, wir fördern die Elektroautos, sondern wir fördern eben auch die Ladesäuleninfrastruktur und das, die entsprechenden Stromnetze dafür, dass das dann halt auch wirklich, ins Rollen kommt. Und dann muss man natürlich so eine Parkplatzsituation, das muss man dann mitdenken in irgendeiner Form, aber ja, schwierig. Ja, das ist ein weites Feld. Das wird uns noch lange beschäftigen, das Ganze. Allerdings. Ebenso wie das ganze Thema Sexismus. Nicht wirklich. Ich habe jetzt gerade eben versucht, eine Überleitung zu finden, aber ich bin froh, dass deine auch nicht so voll war. Ja, das war nur wirklich einfach. Wieso das denn? Das war eine spitzenmäßige Überleitung. Na, entschuldige mal. Das beschäftigt uns ja wohl. Ich weiß es nicht. Also speziell in diesem Thema hat es mich jetzt nicht unbedingt beschäftigt. Also pass auf, ich erzähle dir was. Hans Monopterus, der Andi heißt. der hat uns einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk zukommen lassen. Da geht es um eine Werbekampagne. Und zwar gibt es doch diese riesigen Werbeplakate, die am Straßenrand stehen, an Bushaltestellen und so. Und da ging eine Debatte um ein sexistisches Plakat los. Da ist nämlich auf einem Plakat ein Bad zu sehen. Schöne Badewanne, das ist so eine Dachgeschosswohnung, also eine Dachschräge. Der Raum ist lichtdurchflutet und im Vordergrund steht ein muskelbepackter, gut aussehender Mann mit Strohhut. Über den Strohhut lässt sich streiten, aber ist ja auch egal. Jedenfalls ein sehr attraktiver Mann jetzt mal auf den ersten Blick. Und da haben sich hat sich jemand drüber aufgeregt, dass das zu sexistisch sei und diskriminierend. Und dem Ganzen, das ist also ein Heizungsbauer, der dieses Plakat entworfen hat. Und das soll also ein Eyecatcher sein, dass da jetzt ein Mann zu sehen ist. Und dann wird der Blick auch gleich dorthin gezogen zu diesem Bild. Und da steht dann eben drauf als Begleittext noch, lecker, aber Entspannung und Ruhe hat Frau nur in ihrem neuen Bad. Und dem Ganzen vorausgegangen ist nämlich auch noch ein Bild für Damen, für Frauen oder besser gesagt dann für Männer. Da ist nämlich eine Frau abgebildet und im Vordergrund eine Heizungsanlage. Und da stand dann drauf als Begleittext beides heiße Geräte. Diese Diskussion, wie gesagt, ging halt darum, dass das zu sexistisch ist und ob man das heutzutage noch plakativ so verbreiten muss und diese Bilder so öffentlich als Hingucker aufhängen muss. Und ich muss ehrlich sagen, mich lässt das eher komplett kalt, die ganze Kampagne. Mich stört's nicht. Sollte mich das heutzutage stören? Muss ich da jetzt wieder mit erhobenem Zeigefinger und sagen, nee, nee, so geht das nicht? Ja, das kommt ja auch immer drauf an, wen du fragst. Es gibt Leute, die da sofort sehr stark drauf anspringen und sagen, das kann nicht sein, dass man irgendwen nur auf seine körperlichen Merkmale und auf sein Aussehen reduziert. Und es gibt Leute wie dich, die sagen, interessiert mich nicht. Ja, aber es gibt auch noch die dritte Sorte, die dann sagt, das finde ich attraktiv. Das ist für mich jetzt nicht herabwürdigend, sondern das ist eine schöne Frau und im Vordergrund steht halt eine Heizung und da ist ein dummer Spruch mit dabei, wobei da, wie gesagt, nicht sehr intelligent ist der Spruch. Oder umgekehrt, da ist ein gut aussehender Mann, da stellt man sich vielleicht vor, ah, der in meinem Badezimmer oder so, ja, ist ja ganz nett. Aber ja. So, und es gibt halt also eine Menge Frauen insbesondere, die es halt einfach leid sind, objektifiziert zu werden, die also einfach nur als, also die es leid sind, auf der Straße, im Schwimmbad, am Strand, beim Einkaufen, im Restaurant nicht als Mensch gesehen zu werden, sondern eben nur als heißes Gerät, als irgendwas Seelenloses. So hat's, glaube ich, wird's hier auch irgendwo in dem Artikel beschrieben, genau hier, mich stört das Wort Gerät, ein Gerät ist etwas Seelenloses, etwas, das nützlich ist, schreibt die örtliche Frauenunion-Vorsitzende in einem Brief. Ein Gerät hat zu funktionieren, das macht, was ich will. Das kann ich, insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass man also sagt, so Leute, leistet dem doch nicht auch noch Vorschub. Und ich muss sagen, ich bin selber manchmal irritiert über manche Werbeanzeigen. Es gibt ja so diesen trashigen Elektronikversender Pearl, wo man irgendwelche Kleinelektronik kaufen kann und irgendwelche Bastelteile und sowas. Da ist auf jeder zweiten Seite eine Frau im Bikini drauf. Irgendwie so ein Model, dann die stecken sie irgendwie in vier verschiedene Bikinis und die macht dann irgendwie zig verschiedene Posen und dann illustrieren sie halt damit irgendwie Elektronik und Spielzeug und hier ist ein Bildschirm und sonst irgendwas und da steht sie dann halt völlig unmotiviert irgendwie am Rand. Mhm. Oder irgendwie im Supermarkt ist so ein Pappaufsteller in Form einer Frau im Bikini und an diesem Pappaufsteller hängen dann Packungen Beef Jerky. Wo man halt dann, also ja, siehst du, genau, richtig, da stehe ich als Mann davor und sage mir, Leute, tickt ja eigentlich also noch ganz richtig, also unabhängig davon, ob die jetzt, also ob jetzt ob diese Darstellung jetzt meinen persönlichen Geschmack betrifft, aber das ist ja so, dass die Ausgeburt von Sexismus, weil eben über den ganzen Körper dieser dargestellten Frau auf diesem Pappaufsteller sind halt diese Fleischpackungen verteilt. Und also man fasst im Prinzip noch hin, das ist ja fast wie antatschen dann so. Okay. Und so, da kann ich halt sagen, okay, Leute, hier habt ihr jetzt aber auch mal wirklich in die Kacke gegriffen. Ja, einfach scheiße. Da ist eine Grenze überschritten, aber so. So. Ja, wo ist da die Grenze? Ja, und aber das Ding ist halt, ich glaube, wenn du von sowas halt, also wie gesagt, sowas, das nervt mich als Mann schon. Und wenn du jetzt als Frau davon genervt bist, von solchen Aufstellern, von solchen Sachen, dass du halt nicht durch die Stadt gehen kannst, ohne irgendwo eine leicht bis wenig bekleidete Frau zu sehen, die für irgendeinen Quatsch Werbung macht, einfach nur, indem sie sich lasziv auf einer Motorhaube regelt oder weiß der Geier was, und da ist dann daneben irgendwie eine Uhr abgebildet, die du kaufen sollst. Wenn dass du dann auf sowas auch gleich mit anspringst und davon dann auch genervt bist, und selbst wenn es dann mal auch ein nackter Mann ist oder ein halbnackter Mann in dem Fall, der da abgebildet ist, das kann ich schon nachvollziehen. Dass man dann sagt so, Leute, jetzt fangt doch nicht zusätzlich auch noch an, die Männer auch noch zu objektifizieren. Also Gleichberechtigung schön und gut, aber muss vielleicht nicht sein. So, das, also nachvollziehen kann ich das, den Ärger darüber. Also als Gegenschuss jetzt sehe ich das eher so von diesem Heizungsbauer, ist das so eine Trotzreaktion. So ja, jetzt habe ich das mit Frauen gemacht und das kann man ja auch mit Männern machen und das ist doch alles ganz harmlos. Und also ich sehe es jetzt eher von ihm jetzt als Trotzreaktion und als völlig überflüssig. Ich selber fühle mich von solchen Dingern überhaupt nicht angesprochen. Also wie du gerade beschrieben hast, irgendwelche Damen, die da sich hinräkeln und daneben ist eine Uhr abgebildet. Ich fühle mich dadurch nicht angesprochen. Im Gegenteil, ich würde dann vielleicht noch so sagen, also die Uhr würde ich jetzt erstmal nicht kaufen. Schneidet er sich dann in dem Moment nicht selber ins Fleisch oder ist er dadurch jetzt ins Gespräch gekommen und hat doch das erreicht, was er wollte? Naja, wie du schon Aufmerksamkeit und wie du schon gesagt hast, es gibt ja eben auch diese dritte Zielgruppe, die halt auf den Spruch dann noch dazu anspringt. Ne? Also wenn jetzt eben das Foto von der jungen Frau und der Heizung, beides heiße Geräte, eine geht mit ihnen shoppen, die andere spart Geld und ist effizient, da gibt's halt auch Leute, die das einfach witzig finden und die allein deswegen schon sagen, Mensch, ja, dann gehen wir doch zu dem Heini mit dem Heizungsbau. Glaubst du das echt? Glaubt das, dass jemand auf diese Werbung reagiert? So funktioniert das ja. Dass da irgendeiner aufgrund dieser Werbung? Ja, natürlich. Das glaube ich nicht. Also das ist ja das Prinzip davon. Das glaube ich nicht. Du machst Werbung, damit Leute auf irgendwas aufmerksam werden und damit sie dann zu dir gehen und dein Produkt kaufen. Natürlich. Wofür denn, also was ist denn sonst das Prinzip von Werbung? So, und ob du das jetzt machst mit hier mit den kleinen Preisen, die irgendwie lustig aussehen und durchs Bild hüpfen, oder ob du das eben mit einem stark ausgebildeten Bizeps oder einem gut gefüllten BH machst, das ist doch das Gleiche, oder nicht? Also du hast irgendein optisches Motiv, einen Anreiz, der dann eben zum Kauf verführen soll. Das ist das Prinzip. Aber da verführt mich ja nichts. Also ich glaube, bei dem ist es jetzt eher so, es fällt auf, du guckst hin, die Leute reden drüber und der Name von dieser Heizungsfirma, die bleibt dir im Kopf. Bitte. Zack, hat das war doch der damals diese provozierende Werbung gemacht hat. So. Also das kann höchstens passieren. Aber ja gut, ich sehe jetzt halt auch die Bilder vor mir. Ich sehe jetzt halt auch, dass da ist noch nicht mal richtig ein auffallendes Logo oder ein auffallender Name von der Heizungsfirma oder so. Ja, Moment, da würde mir nicht hängen bleiben, verstehst du? Das ist aber der Anschnitt von dem, also das Plakat wird ja zum Teil verdeckt in dem Artikel, den wir sehen. Wenn du mal ganz nach unten scrollst, dann siehst du ja das andere Motiv von der Frau. Aber da kann ich auch nicht lesen von. Da ist jetzt halt das Gras davor, aber da siehst du eben, dass der Name von der Firma im unteren, sagen wir mal, Fünftel des Plakats ist das, was jetzt verdeckt ist. Also der ist schon prominent auf der Plakatfläche zu sehen, das durchaus. Das ist nur ein bisschen gestalterisch einfach ein bisschen ungeschickt gemacht in dem Fall. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich versuche jetzt gerade meine Gedanken zu ordnen und zu überlegen, was wäre jetzt, wenn da jetzt unser Bad gemacht hat, der unser Bad renoviert hat, wenn da unten jetzt das Logo von ihm prangen würde. Hätte mich das jetzt animiert, bei ihm zu kaufen? Oder hätte ich eher gesagt, nee, es ist so geschmacklos. Dass die Frage ist ja, genau, wenn ihr, also vielleicht ist müsste man die Frage anders stellen. Wenn ihr dabei seid, euer Bad neu machen zu lassen und ihr holt euch von 3 oder 4 Betrieben ein Angebot dafür und während die noch eintrudeln, fährst du an so einem Plakat vorbei und siehst so eine Werbung, würdest du dich dann vielleicht gegen den Betrieb entscheiden? Der diese Art von Werbung macht. Wenn ich mich prinzipiell gegen diese Art von Werbung etwas hätte, würde ich es wahrscheinlich machen. Ja, genau, aber das ist ja. Aber dadurch, dass sie mich so, ja, okay. Mhm. Ja, okay. Also könnte es für ihn sogar negativ ausgehen. So, und das ist ja der Punkt, ne? Also da haben sich ja eben, hat sich die Frauenunion ja zu Wort gemeldet und da steht ja auch in dem Artikel, diese Variante mit dem Mann im Sixpack ist seit 2015 im Umlauf und da gab es noch nie eine Beschwerde beim Deutschen Werberat. Die weibliche Version wurde bereits 2016 vom Werberat gerügt, weil es eben so viele Beschwerden dazu gab und weil auch der Werberat erkannt hat, dass das eben eine sexistische Werbung ist, die so nicht in Ordnung ist. Und obwohl es gerügt worden ist, taucht das Plakat immer wieder auf, wird immer noch mal wieder aufgehangen. Naja, gut, er hat jedenfalls den Leitfaden würde ich noch einmal zitieren wollen, dass Erotik in der Werbung generell erlaubt sei, die Grenze zu einer Herabwürdigung dabei jedoch nicht überschritten werden dürfe, heißt es vom Deutschen Werberat. Ja, die ist natürlich fließend. Was ist die Grenze? Genau, so würdigst du jemanden herab, wenn du sagst, heißes Gerät. Nur die Darstellung einer Frau in Unterwäsche, die auf dem Bett liegt und dann im Vordergrund ist eine Heizung abgebildet, das ist ja erstmal per se noch keine Herabwürdigung. Aber wenn du dann dazu schreibst, beides heiße Geräte und die eine spart Geld und ist effizient, die andere geht mit ihnen shoppen, dann ist es tatsächlich herabwürdigend. Genauso wie du halt sagen kannst, ist es herabwürdigend, wenn du diesen muskelbepackten Heini mit lecker beschriftest. Wahrscheinlich weniger. Tja. Kann man sich die Köpfe heiß reden mit. Ja, da kann man noch einiges drüber nachdenken, ja. Vielleicht kann ich mich zu wenig daran hineinversetzen. Ich stelle mir nämlich jetzt gerade vor, ich bin da, wie du vorhin angedeutet hast oder schon eingestiegen bist in das Thema, du bist eine attraktive Frau und du bist dir, aber du wirst mit irgendwelchen blöden Sprüchen im Freibad angemacht und du wirst plötzlich angesprochen mit heißes Gerät oder irgend sowas. Dann fühlst du dich natürlich von so einer Werbung ganz anders getriggert als ich jetzt, wo ich sage, weißt was, interessiert mich nicht, bei dem würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen, weil spricht mich überhaupt nicht an, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, ja, genau, in dem Moment. Und da habe ich gerade versucht, mich hineinzuversetzen, dass man dann, wenn man wirklich so solche Erfahrungen schon machen musste und so, ja, dass man dann auch natürlich empfindlicher auf solche Werbung dann reagiert. Genau. Tja, da wäre eine Abkühlung ganz gut. Oh weh. Kriegen wir na das klar hin? Ach Gott, ich muss mit meinem, ach, jetzt muss ich diesen Gedankensprung machen, ich bin noch gar nicht aus dem einen Thema aber raus. Aber es ist ja im Prinzip, das also geht ja fast, ich will nicht sagen in die gleiche Richtung, aber zumindest ungefähr. Du musst mir überhaupt erstmal erklären, worum es da eigentlich geht, denn verstanden habe ich das alles nicht. Ich muss erstmal einen Schluck Wasser gute nehmen. Gute Idee. Zu der Wassergeschichte. Ich muss jetzt hier erstmal auf der Seite von allin.de ungefähr 800 verschiedene Werbedingsies wegklicken. Grüße an der Stelle. Ausmachen, ja, und dann übernehmen. Ja, genau. So. Ja, es geht um den Memminger Fischertag. Ich glaube sogar, wir haben schon mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen. Das ist eine Tradition, die sich jedes Jahr, ich glaube im Juni oder so, wiederholt. Da springen die Memminger und nur die Memminger, Männer und Jungs und nur Männer und Jungs, in den Stadtbach, um diesen auszufischen. Hintergrund ist der, dieser Bach, der da durch Memmingen fließt, wird einmal im Jahr gesäubert. Dadurch, dass dort aber Fische drin schwimmen, müssen die Fische erstmal rausgeholt werden. Und es ist schon seit Jahrhunderten Tradition, dass dann eben zu einem bestimmten Tag frühmorgens alle Männer reinspringen, die im Fischertagsverein Mitglied sind und sich eine regelrechte Schlacht bieten und diese Fische da rausholen. Und zwar mit einem Kescher, also dem sogenannten Bären. Ja, und die Frauen, die haben sich jetzt schon seit längerem darüber aufgeregt, dass sie nicht mit hineinspringen dürfen. Und sie wollten dagegen vorgehen und sind dann eben vor Gericht gegangen. Und das Amtsgericht Memmingen hat jetzt entschieden, Frauen dürfen in Zukunft beim Memminger Fischertag in den Stadtbach jucken. Es geht nämlich darum, dass sie ja auch in den Verein eintreten dürfen und auch Gebühren dafür bezahlen. Und dann eben die gleichen Rechte haben wie auch die Männer, die ebenfalls Gebühren bezahlen. Dadurch, dass der Fischertagsverein gemeinnützig organisiert sei und auch steuerlich begünstigt ist dadurch, sei das nur rechtens, dass dann die Frauen eben die gleichen Rechte hätten, wenn sie auch die gleichen Pflichten hätten. Und dieses Argument, dass die Tradition ja schon seit Jahrhunderten so ist, dass nur Männer reinspringen dürfen, Männer und Jungs, die sei ja auch nicht mehr gegeben, weil laut Tradition würde man ja auch eine gewisse Tracht dabei tragen, wenn man da reinspringt. Und das würde man inzwischen ja auch nicht mehr machen, sondern man würde ja nur noch in Jeans und T-Shirt hineinspringen. Also dürfte man sich auch nicht an der Tradition festhalten und behaupten, traditionell dürften keine Frauen reinspringen. Das ist die Hintergrundgeschichte. Mhm. So, und jetzt hat sie also dagegen geklagt, hat gewonnen und der Fischertagsverein hat schon vor dem Urteil angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Die Begründung würde mich natürlich interessieren. Das ist so ein klassischer Fall von haben wir immer schon so gemacht. Oder nicht? Ja. Und das, also. Ja, absolut. Also das war bisher noch nie ein gutes Argument. Nee, vor allem weil ja auch nichts dagegen sprechen würde, dass eine Frau jetzt irgendwie, was weiß ich, sich verletzen könnte mehr als ein Mann oder weniger Kraft hat als ein Mann oder weniger, keine Ahnung. Es gibt im Grunde gar kein Argument dafür, dass Frauen dann zumal wenn sogar Kinder da mitmachen dürfen, dann also da kannst du halt genau mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, körperlichen Nachteilen zwischen Männern und Frauen, was ich persönlich ja sowieso schon für ausgesprochen fragwürdig halte, kannst du dann überhaupt nicht mehr argumentieren. Und ja, es wird halt auch einfach Zeit, dass sie das endlich mal machen. Also ja. Naja, es gibt ja natürlich auch Vereine, wo Frauen wirklich nicht gewünscht sind. Da gibt es ja so komische Zigarrenrauchervereine oder irgend sowas, solche Männerclubs, wo dann Frauen auch nicht rein dürfen. Ich weiß nicht, welches Argument die da haben, warum das so ist, aber könnte man natürlich jetzt auch als Argument herziehen und sagen, es gibt halt auch solche Männerclubs, wo jetzt keiner unbedingt rein. Ja, aber die verlieren ja meines Wissens auch reihenweise die Gemeinnützigkeit, ne? Also dass sowas auch immer mehr sich auflöst sozusagen. Wobei es gibt ja immer noch auch irgendwie hier, was war das denn, Rotary oder so oder Roundtable? Genau sowas meinte ich damit, ja. Das, genau. Die haben halt dann spezielle Frauenabteilungen sozusagen. Also ich verstehe auch nicht, warum das so entscheidend ist. Ich auch nicht. Wird da anders diskutiert, wenn keine Frauen anwesend sind? Oder werden andere Dinge entschieden, wenn keine Frauen anwesend sind? Oder was gibt es da für Gründe? Und umgekehrt genauso. Ich meine, wenn Frauen jetzt irgendeinen Verein gründen, welchen Grund hätte es, dass da kein Mann dabei ist, wenn er sich dazu berufen fühlt, das gleiche Hobby auszuüben oder was weiß ich? Naja, gut, also es gibt ja durchaus auch Fitnessstudios nur für Frauen. Ja gut, das ist was anderes, das ist was Körperliches. Also, ja, naja, aber ja, richtig, das ist was Körperliches. Aber es ist natürlich auch so, dass Frauen, wenn sie unter sich sind, viel ungezwungener umgehen und reden und sowas. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, wo ganz viele Frauen befragt worden sind, was würdest du machen, wenn es mal einen Tag lang keine Männer auf der Welt gäbe? Und die überwiegende Mehrzahl hat gesagt, ich würde nachts einfach nur mal spazieren gehen, ohne Angst haben zu müssen. So, das, so, insofern ist also, finde ich, ist ein reiner Frauenverein, wäre, glaube ich, noch irgendwie nachvollziehbarer als ein reiner Männerverein, weil sich Männer halt sowieso sämtliche Räume in Beschlag nehmen, die sie für sich gerne haben wollen. So, und dann, dass man ihnen dann eben dieses Ausfischen so ein bisschen abtrotzt, finde ich persönlich jetzt gar nicht schlimm. Also ich sehe halt auch nicht, dass es zwingend notwendig ist, dass es irgendwelche rein männlichen Traditionen gibt. Also Traditionen jetzt vielleicht nicht, so. Aber dass es Räume geben muss, wo Männer unter sich sind und ihre zotigen Sprüche oder sonst irgendwas oder ihre Themen haben müssen, wo keine Frau unbedingt dabei ist und dazwischen redet oder sonst irgendwas, finde ich jetzt auch, dass die haben doch das gleiche Recht wie wir Frauen dann auch. Ja, na klar, aber das ist ja dann die Frage. Also ich glaube, dass es halt einfach von unserer Gesellschaftsstruktur her so ist, dass du das für Frauen viel stärker institutionalisieren musst, als es bei Männern üblich ist. Weil letztlich, wie gesagt, Männer reißen auch ihre Sprüche in Gegenwart von Frauen. Da musst du nur einfach mal an einem Fußballwochenende dich in einen beliebigen Regionalexpress setzen, um solche Sprüche zu hören. Oder über den Marktplatz laufen, meinetwegen. In der Stadt, wo gerne Junggesellenabschiede gefeiert werden. Ja, jetzt verstehe ich aber den Übergang. Also weißt du, Männer nehmen sich diesen Raum. Naja, aber das ist ja so, also ich glaube, es ist halt einfach schlau, analog zu einem Fitnessstudio für Frauen, halt auch einfach, ist es schlauer, Vereine zu gründen, in dem Frauen gemeinsam irgendwie was miteinander unternehmen, wo Männer gar nicht erst zugelassen sind, damit sie mal einen Raum haben, wo Männer nicht sich einfach reindrängen können. Weil Männer halt die Tendenz haben, sich in Dinge reinzudrängen und Sachen zu übernehmen. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, fand ich total nice. Ich sage jetzt mal nicht welchen. Es ist ein Pärchen, die das zusammen machen. Und in der einen Folge ging es um ein Thema, wo er gesagt hat, na, da kann ich ja nur überhaupt nichts zu sagen. Das ist ja nur wirklich nicht meine Baustelle. Aber gefühlt hatte er trotzdem irgendwie 80% Redeanteil. Weil er ihr ständig ins Wort gefallen ist, weil er dann nochmal erklärt hat, was sie gerade gesagt hat, und er hatte dann immer nochmal irgendwas, und das hast du ja dann so gemacht, und das war ja so und so und so, wo ich halt einfach gesagt habe, lass sie doch mal selber erzählen. Weißt du, so Männer sind halt einfach raumgreifend und findest du das Diskurs echt bestimmt. So? Das finde ich jetzt auch spannend, weil ich oft das Gefühl habe, dass Frauen sich zu wahnsinnig viel in Männersachen einmischen und reindrängen. Und was sind denn Männersachen? Ja, jetzt gut, ich auswischen im Memminger Stadtbach. Sehe ich jetzt ein bisschen, also gut, dass da zwei Frauen sind, die sich darüber aufregen und da gerne rein möchten, da denke ich mir schon wieder so, oh ja, muss ich da jetzt rein als Frau oder wahrscheinlich, weil ich... Brauchen wir wirklich eine Damenfußball-Bundesliga? Ja, nee, das jetzt nicht, aber das ist so, ja. Müssen wir wirklich auch eine Schützenkönigin haben? Dürfen Frauen schießen? Ja, aber du hast jetzt so sehr Partei dafür. Was ist eigentlich mit Frauenwahlrecht streng? Ja, da kannst du das Ganze bis zum Tausendste ausführen. Nein, aber es muss doch auch noch wirklich Räume geben, wo Männer auch für sich sein können. Also deswegen. Aber die sind doch überall für sich. Die haben, du musst, egal wohin du gehst, du hast immer irgendwo Gruppen von Männern, die im Zweifelsfall, also je nach Alter und Sozialisation, dann halt auch einfach den Platz für sich dominieren. Die gehen irgendwo auf eine Grillwiese im Park und es ist vollkommen klar, dass sie laute Musik anhaben und Fußball spielen über 15 andere Handtücher hinweg und sonst irgendwas, wo Leute aufstehen und weggehen. Und ich glaube nicht, dass Frauen das machen würden. Ich glaube schon. Das ist wieder eine Sache von, also wenn da, keine Ahnung, ich will jetzt nicht auf Jugendliche rumhacken, aber wenn da 20 junge Leute und da sind auch Mädels dabei, also Mädels können auch ganz schön. Aber ja, würde es aber eine reine Frauengruppe machen? Also weißt du, ich glaube, ich behaupte, es ist ein Unterschied, ob 10 Jungs miteinander unterwegs sind oder ob 10 Mädels miteinander unterwegs sind. Ich behaupte es. So, ich stelle das zur Diskussion. wir Frauen haben vielleicht eine andere Art, ekelhaft zu sein oder eine andere Art, auffällig zu sein oder laut zu sein oder auf die Nerven zu gehen. Vielleicht wirklich nicht so mit dieser Brust raus, Kopf hoch und hier komme ich. Aber ich glaube schon, dass Frauen eine Art haben, Männern auf die Nerven gehen zu können, wo die Männer dann wirklich mal sagen, wir wollen auch einen Raum für uns haben. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt mit diesem Fischertagsverein sagen. Das sehe ich jetzt auch nicht so wild. Aber wenn das jetzt ein Männerverein wäre, wenn die sich jetzt umnennen würden in Männerverein und da jetzt halt als Gag einmal im Jahr in den Bach hüpfen und Fische ausfischen, dann kann ja im Grunde auch keiner was machen, oder? Männer dürfen doch unter sich sein. Männer dürfen doch einen Männerverein gründen und einfach mal sagen, die Frauen bleiben draußen, weil wir möchten auch mal unter uns sein. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch passionierte Fischerinnen, die sagen, warum dürfen jetzt eigentlich jedes Jahr die Männer die Fische rausziehen? Wollen auch mal beim Ausfischen. Du wärst auch besser als Frau zur Welt gekommen, echt. Wieso das denn? Nein, ganz und gar nicht. Nee, aber also das ist einfach, also die einzige Parallele, die mir zu männlichem Verhalten im öffentlichen Raum einfällt, ist der legendäre Kegelclub, nennen wir ihn mal Wilde Hilde, auf Sekttour nach Sylt, wo die halt irgendwie in Itzehoe mit einem Bollerwagen und passenden T-Shirts und 3 Flaschen Sekt im Arm auf dem Bahnsteig stehen und die Fahrt nach Sylt lang den kompletten Zug belästigen mit Krakeelen. Das kriegen sonst nur Männerfußballmannschaften hin. Ja, aber da habe ich jetzt zum Beispiel Frauen auch ganz deutlich vor meinem geistigen Auge gesehen. Ja, sag ich ja, das ist eben der Kegelclub Wilde Hilde. Das ist du bist ja Frauenmannschaft. Ja, eben, das habe ich jetzt auch vollkommen gesehen, absolut. So. Aber das ist die einzige Parallele, die ich da sehe. Und da musste ich jetzt lange für überlegen, ehrlich gesagt. Also ich sehe schon, also zwischen Mann und Frau, da gibt es noch einige Diskussionen zu führen. Okay. Dann erzähl mal was vom Wetter. Ich bin gespannt, ob es da auch wieder Frauen und Männer gibt, die sich gegenüberstehen und ja, das anderer Meinung sind. Ein Schaukelsommer auch noch. Das hätten wir eigentlich ganz am Anfang setzen sollen, wenn wir über das Wetter sprechen. Der Deutsche Wetterdienst hat sich einfach mal angeguckt, wie der Sommer 2020 ausgesehen hat. Und es gab sehr stark schwankende Temperaturen, regional dann aber auch Starkregen, Überflutungen, Hochwasser und streckenweise eben auch wahnsinnig trocken. In Schleswig-Holstein gab es eine Mitteltemperatur von 17,4 Grad. Und 225 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag. Und damit war das nördlichste Bundesland die kühlste und eine nasse Region. Und wenn wir jetzt mal runterscrollen, hier muss ja irgendwo auch Bayern stehen in der Liste, da unten. So, und da hatten wir 17,5 Grad, die zweitkühlste Region. Starkregen, Gewitter und Dauerniederschläge führten zu 350 Liter Niederschlag. Bayern, das niederschlagreichste Bundesland in diesem Sommer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt erzähl mir mal, ob die Tiefs dieses Jahr männliche Namen haben oder weibliche Namen. Ich glaube, dieses Jahr haben die Tiefs weibliche Namen. Wenn ich es richtig sehe, müsste ich jetzt, nee, das ist aber mehr geraten. Keine ich weiß Ahnung. Es ehrlich gesagt auch nicht, also ob die hier Jungs dieses Mal die Bösen waren oder die Mädels. Aber das ist ja auch genau wieder ja, so ein Thema, gell? Wieso heißen immer die Tiefs? So, pass auf, warte. Da gibt es hier jetzt irgendwo Regeln. Ich habe also und zwar auf bei der FU Berlin kann man Wetterpate werden und da gibt es dann allgemeine Regeln. Mhm. Du kannst auf Wetterpatenschaft ist dann so. Also es werden nur standesamtlich anerkannte Namen zugelassen, bla bla bla. Genau, du kannst eine Direktpatenschaft oder eine Risikopatenschaft machen. Jedes Jahr werden 50 bis 60 Hochs und 130 bis 150 Tiefs getauft. Und das ist nämlich diese Geschichte. Du kannst dich dann bewerben und hier muss doch irgendwo stehen, wer gerade dran ist. Also du kannst dich nächstes Jahr wieder bewerben, denn im Jahr 2020 tragen die Tiefs weiblichen Vornamen. Aha. 2021 sind dann nämlich so wieder die Männer dran und dann kannst du dich wieder um ein Tief bewerben. Genau. Und Tiefs sind komischerweise günstiger als Sag Hochs. Bloß, was kosten die? Ein Hochdruckgebiet, also die Patenschaft für ein Hochdruckgebiet kostet 360 Euro, weil Hochdruckgebiete eine deutlich längere Lebensdauer haben und daher länger auf den Wetterkarten verbleiben. Andererseits gibt es aber mehr Hochs, mehr Tiefs als Hochs. Also genau, es gibt 50 bis 60 Hochdruckgebiete pro Jahr und ungefähr 150 Tiefdruckgebiete pro Jahr. Ja, wobei ich ja auch gerne lieber meinen Namen einem schönen Wetter geben möchte. Also von dem her muss ich ja dann auch mehr bezahlen. Ist ja auch Angebot und Nachfrage. Ist ja auch bestimmt schöner. Ja, also andererseits habe ich auch mal einen Meteorologen sagen hören, dass die Tiefdruckgebiete ja eigentlich das spannendere Wetter sind, weil Hochdruckgebiete halt einfach langweilig sind. Das ist natürlich auch ein Argument. Aber ich möchte, im Tiefdruckgebiet, da passiert halt was. Dass bei Dotti die Sonne scheint. Also von dem her. Und dann kannst du noch 25 Euro drauflegen und dann kannst du noch deine Homepage verlinken lassen. Ach nee, okay. Die muss aber nicht mit Wetterdaten gefüllt sein. Nee, da kann alles Mögliche drauf sein. Ganz einfach, also den Namen und es gibt da wahrscheinlich irgendwie so eine Liste, die irgendwo dann veröffentlicht wird. Kann ich mich dann auch lasziv auf einem Ofen räkeln und Heizung verkaufen. Genau. Guck mal hier, hier gibt es nämlich eine Liste. Wenn man auf dieser Wetterpatenseite ist, dann kann man auf Hochdruckgebiete klicken und dann kriegt man eine Liste. Unter anderem hat da das Hochdruckgebiet Willi. Da hat die Patenschaft Willi Ulrich genommen und der hat seine Homepage willivanilli.de verlinkt. Finde ich ja spannend. Und das ist ein Eishändler. Okay. Fantastisch. Der verkauft gefälschtes Eis. Falsches Eis. Die waren ja nicht echt. Gefälschtes Eis. Ja, die Typen waren schon echt, die haben nur nicht selber gesungen. Das, also Betrug. Also für nächstes Jahr ist auch schon vergeben. Das erste Durchlauf im Jahr 2021 der Tiefs, die haben nämlich dann männliche Vornamen, da kommt der Ahmed. Da hat der Ahmed Özgül bereits das erste Tief gebucht. Es wird schwierig. Wo siehst du das? Ja, denn? Da kann man oben eingeben, das Jahr auswählen. Ah, dann das Jahr. 2021. Verstehe. Das zweite Tief wird Bartosch heißen. Das dritte Kemal. Krass, wie weit das vorausgeht. Guck mal, das geht ja, das ist ja so, ein Buchstabe mit Q ist noch frei, XYZ natürlich. Ja. Also die ganzen einfachen Buchstaben, die sind natürlich schon weg. Witzig. Ach so, ja stimmt, muss ja alphabetisch gemacht werden, richtig. Ja. X wäre noch, aber Xaver wird es doch einen geben. Irgendwo einen Xaver. Vielleicht unter unserer Hörerschaft. Ja, mutmaßlich, genau. Donnerwetter. Naja. Also, ja, das wäre noch so ein, aber also halt ein das exklusive Geschenk, ne? Da musst du schon jemanden sehr mögen, finde ich. Kriegt man dann wenigstens eine Urkunde oder irgend sowas, der das, mit Sicherheit das beweisen sogar, kann oder aufheben kann. Ja. Dann haben wir einen Beitrag zugeschickt gekriegt vom Westkirchen-Andi. Der ist ja auch sehr zuverlässig in solchen Dingen. Das war ein bisschen gruselig, was er uns da geschickt hat per Twitter. Da gab es nämlich einen gefährlichen Polterabend. Und zwar in der Steiermark in Österreich. Da haben ein paar Männer aus Berlin ihren gemütlichen Hüttenabend verbracht auf einer Alm. Und zwar ein Polterabend. Und da muss es dann so feuchtfröhlich zugegangen sein, dass einer der Männer sich einen Wurm genommen hat, der da wohl so rumgekraucht ist und wollte sich diesen als Mutprobe in den Mund stecken und abschlecken. Und da hat sich herausgestellt, dass dieser Wurm kein Wurm ist, sondern eine Kreuzotter. Und die hat ihm dann in die Zunge gebissen. Und der Rachen des Berliners schwoll dann so schlimm an, dass ein Notarzt alarmiert werden musste, der ihn dann ins 60 Kilometer entfernte Krankenhaus gebracht hat. In diesem Zusammenhang das Bild, das Symbolbild, das da eingeführt fügt wurde in dieser Meldung, hat übrigens nichts mit einer Kreuzotter zu tun. Das muss irgendeine andere Schlange gewesen sein. Das war dann auch nochmal ein Vermerk dann auf Twitter. Das hat dann jemand rausgefunden und gesagt, oh, das ist ja gar keine Kreuzotter. Ja, aber wie blöd muss man sein, einen Wurm nicht mit einer Schlange zu wegsetzen. Ja, vor allen Dingen, die Kreuzotter erreicht eine Durchschnittslänge zwischen 50 und 70 Zentimeter, schreibt die Wikipedia. Also das ist, muss jedem klar sein, dass das kein Wurm ist, den er da in der Hand hat. Naja, aber wenn du jetzt eine kleine Kreuzotter hast, eine ganz junge Kreuzotter, eine vielleicht 10 Zentimeter lange, aber die sieht doch auch völlig anders aus, ist doch wesentlich dicker als ein Wurm. Natürlich. Also der dickste Wurm ist doch, sieht doch nicht so aus wie eine Schlange. Also ich weiß auch nicht. Ja, also oder? Allein schon. Also jetzt beim Wandern im Harz, da sind wir, haben wir auch solche, das sind waren allerdings Blindschleichen, die sehen ja dem Wurm noch ein bisschen ähnlicher. Aber da hast du auch gesehen, dass mit dem Vieh irgendwas nicht stimmt und dass das kein Wurm sein kann, weil das viel, viel dicker ist und der Kopf dann vorne so schön breit wird und vor allem Augen zu sehen sind, da geht eine Zunge raus. Also das ist ja, ja was völlig anderes als ein Wurm. Also wie besoffen muss man sein, um da was... Ja. Da waren keine Frauen anwesend. Und wenn, dann hätten sie die Schlange abgeleckt, was? Oh nee, um Himmels Willen. Nein, das... Nein, das die hätten den Männern den Spaß ganz, verdorben. Ja, genau, richtig. Je. So, es geht wieder um trinkende Männer. Der auch hat wieder von Westkirchen, Andi. Und in deiner Lieblingszeitschrift Die Glocke. Oh. Mit Fraktur olle. Und so geschrieben. Und zwar in Bünde kam ein Mann nach Hause und traf dort auf zwei Männer, die in seiner Wohnung saßen und sich schön einen hinter die Binde gegossen haben. Also einer ist wohl geflohen und den zweiten stark alkoholisierten Mann hat dann die Polizei abgeführt. Was nicht klar ist, wie lange die beiden schon da waren. Also der Wohnungsbesitzer war wohl 3 Wochen im Urlaub und der Festgenommene konnte sich nur dürftig erinnern. Er sei davon ausgegangen, dass die Wohnung dem Mann gehöre, den er kurz zuvor kennengelernt habe. Und der ist immer noch auf der Flucht. Gut. Und das konnten jetzt auch nur wieder Männer gemacht haben oder könnten da jetzt auch Frauen gesessen haben? Ja, also das, da sind wir uns ja wohl einig. So. Oder nicht? Ich weiß also, es nicht. Wie viele Frauen kennst du, die auf die Idee kommen, in eine fremde Wohnung einzubrechen und sich da die ganze und 3 Wochen lang zu besaufen? Ich kenne auch keine Männer, die sich da irgendwo besaufen würden in einer fremden Wohnung. Ja, ist vielleicht auch ganz gut. Ach je. Ja. Naja, aber gruselig ist es trotzdem. Ich stelle mir vor, ich komme vom Urlaub zurück und muss feststellen, A, dass eingebrochen ist und B, ich komme rein und da sind noch welche drin. Ja. Ist sicherlich unangenehm, möchte ich nicht erleben. Genau. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte aus Illertissen. Ich weiß gar nicht, das ist mir, glaube ich, irgendwo über den Weg gehuscht. Da hat ein Rasenroboter einen Heizölschlauch beschädigt. Und das finde ich auch mal ganz interessant, weil kann ich mir so gar nicht vorstellen, weil so ein Rasenroboter, der hat ja sein Mähwerk eigentlich etwas tiefer und so ein Schlauch, Heizölschlauch ist ja eigentlich relativ groß und hebt sich ja doch ein bisschen vom Boden ab, denke ich mal. Also der Hintergrund ist es, da hat ein Tanklastwagenfahrer seinen Schlauch verlegt und über die Rasenfläche eines Gartens und hat da eben den Heizöltank betankt. Und der Rasenroboter ist da fröhlich seines Weges gefahren und muss dann eben auf dieses Rohr getroffen, also auf diesen Schlauch getroffen sein und hat diesen beschädigt. Und der Tanklastwagenfahrer hat dann die Betankung sofort gestoppt, aber trotzdem sind dann 40 Liter Heizöl auf die Rasenfläche gelangt. Das Ganze ist in Illertissen passiert und ich stelle mir das jetzt so mal vor. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses dicke Dinger da, die Schläuche, das so empfindlich sind. Naja, also ich weiß weder viel über die Schläuche von Tanklastwagen noch über Rasenmäherroboter, aber das scheint ja dann so zu sein, dass der Rasenmäher diesen Schlauch nicht als Hindernis erkannt hat und dann umgedreht hat und weggefahren ist, sondern dass er halt einfach versucht hat, drüber zu fahren, so wie er es ja auch bei beispielsweise Kleintieren machen würde. Deswegen sind Rasenmäherroboter ja so gefährlich für Tiere, die im Garten leben. Ja, wobei bei Kleintieren, wenn da Pfoten reinkommen oder so, das sehe ich, verstehe ich noch. Aber dass da so ein großer Schlauch, der einen gewissen Durchmesser hat, dass der drunter gelangt, unter diesen Rasenmäherroboter, der ist doch gar nicht so hoch. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Ja, aber kann doch sein, dass der, ich weiß nicht, wie groß der Durchmesser von so einem Tankschlauch dann ist. Aber das kann doch sein, dass der vielleicht gerade so die Höhe hatte, wo der Mähroboter gesagt hat, ach, das ist irgendwie ein Stein oder irgendwas, da fahre ich mal eben drüber. Und dann schlitzt er den auf. Naja, muss offensichtlich so passiert sein. Aber ich dachte mal, wenn ich mir, gut, das siehst du jetzt nicht, was ist das, 12 Zentimeter, 15 Zentimeter, so dick wird doch so ein Schlauch sein, oder? Das würde ja nicht so ein Gartenschlauch-ähnliches Ding sein, sondern eher so ein großes Teil. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie irgendwo gewohnt, wo Heizöl vertankt wurde. Ich sehe das immer nur im Vorbeifahren und da kann ich es dann so überhaupt nicht zuordnen, wie groß da der Durchmesser ist. Also ich bin auch selten daheim, wenn Öl kommt, aber ich kenne halt den Anschluss an unser Haus, da wo das Öl reinkommt und das ist schon so ein riesen Bajonettteil und da würde ich mir schon vorstellen, dass das so ein riesen, naja, wie auch immer, es ist passiert und was lernen wir daraus, wenn der Tanklastwagenfahrer kommt, den Rasenmäher am besten einsperren. Ja. Das könnte ganz schlau sein, in der Tat. Wie machst du jetzt den Übergang? Du überlegst schon, ich höre schon Rattern in deinem Kopf. Ja, aber da fällt mir auch überhaupt keine Überleitung zu ein. Mir ist was über den Weg gelaufen und zwar ein Dönerbudenbesitzer hat eine abgefahrene Werbeaktion gestartet und zwar in Essenbach bei Landshut. Hat er gesagt, eine Woche lang bekommt jeder, der schwerer ist als 106 Kilo, einen Döner umsonst. Also der Dönerbudenbesitzer wiegt selber 106 Kilo und hat dann also eine Waage hingelegt und wer also beweisen konnte, dass er schwerer ist als er selbst, der bekommt einen Döner aufs Haus. Und gibt wohl dann auch einige, die extra hergefahren sind, um zum Teil extra aus Freising kommen, um das sich anzugucken und das auszuprobieren. Und er macht es aber halt ganz, ganz regelmäßig, dass er so eine abgefahrene Werbeaktion macht. Zum Beispiel konntest du auch mal hinkommen, wenn du einen Zollstock dabei hattest, dann kriegtest du auch einen Döner geschenkt oder einen Kochlöffel. Und das hat er dann halt, die hat er dann verkauft und hat später den Erlös an das Bayerische Rote Kreuz gespendet. Und die nächste Aktion, die er in Planung hat, war dann gratis Döner an Frauen, die leichter sind als 56 Kilo. Ah, okay. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt. Wollte mich gerade sagen, ist das, genau. Wäre, also wenn jetzt Landshut nicht so weit wäre, dann wäre das meine Dönerwoche gewesen. Wäre ich jeden Tag hingegangen, na klar. Leider zu spät. Also über 106, das verstehe ich jetzt auch nicht, aber unter, was hast du gesagt, unter 56. Bei den Frauen? Das ist ja dann Ansporn zu sagen, ist eigentlich auch kein Ansporn. Nee. nicht wirklich. Nee. Ich hätte jetzt keine Lust abzunehmen, damit ich einen Döner kriegen kann. Nicht unbedingt. Naja, okay. Dafür habe ich noch was. Pass mal auf. Jetzt kommt's. Ein 27-Jähriger wurde in Rettenberg im Oberallgäu von der Polizei angehalten und kontrolliert und er musste in den Alkomat pusten, weil sich nämlich ein deutlicher Alkoholgeruch breit gemacht hat. Und der Alkomat-Tester, dieser Alkoholtest, ergab dann 0,8 Promille. Und der gerichtsverwertbare Alkoholtest, der wurde dann an der Dienststelle durchgeführt. Und als die Streifenbesatzung dann wenig später ihren Alkomat gesucht hat, ist ihnen aufgefallen, dass der weg ist. Und da hat sich dann herausgestellt, dass der 27-Jährige also nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern er hat auch das Atemalkoholtestgerät mit nach Hause genommen. Ach so. Die Polizei ist dann zu ihm nach Hause gefahren. Und hat an der Tür geklingelt und da hat die Mutter geöffnet und die konnte dann nach kurzer Suche den Automaten bei sich in der Wohnung finden und der Polizei übergeben. Und jetzt hat der 27-Jährige nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt bekommen, sondern auch noch wegen Diebstahls, weil er nämlich den Automaten geklaut hat. Ja. Alkomat. Das fand ich ganz witzig, weil ich weiß ja nicht, was er davor gehabt hat, ob er da die Beweise aus dem Weg räumen wollte. Naja, also wenn ich recht informiert bin, normalerweise darf man nur das Mundstück behalten, nachdem man gepustet hat. Ja, dachte ich eigentlich auch. Und er hat sich halt gedacht, ja, schönes Souvenir, wenn die das offenbar nicht mehr haben wollen. Genau, dann stecke ich das mal verstanden. Ein. Ja, genau. Der Polizeibeamte wird zu ihm gesagt haben, hier können Sie behalten. Und ja, er hat das ganze Ding genommen. Irgendwie sowas in der Art, genau, richtig. Sehr klug. Herrje. Wir haben ein Automatenfoto bekommen, und zwar von Vanessa und Matthias, die in Lübbenau auf dem Campingplatz einen Bratwurstautomaten gefunden haben. Das alleine wäre jetzt nicht so die Sensation, aber was sie da drin entdeckt haben von der Fleischerei Koreng, nämlich zum Beispiel Gurkenbratwurst aus dem Spreewald. Das fand ich zumindest bemerkenswert. Und die haben da eine ganze Reihe von verschiedenen Wurstspezialitäten, die man sich da aus dem Automaten holen kann zum Preis irgendwo. Das günstigste, was ich hier sehe, sind 2,80. Das teuerste ein Stück Roastbeef für 7 Euro. Also die Grillversorgung auf diesem Campingplatz ist definitiv gesichert, würde ich sagen. Hm. Aber Gurkenbratwurst. Schmeckt nicht raus. Weißt du? Ja. Wenn du meinen Podcast hören würdest, dann hättest du in der Folge 296 gehört, dass wir genau auf diesem Campingplatz auch schon Urlaub gemacht haben. Donnerwetter. Und dann auch diesem Automaten verfallen sind. Der bietet nämlich lokale Spezialitäten an und eben unter anderem diese Gurkenbratwurst. Und das hat uns damals auch angefixt und da haben wir uns mal welche aus dem Automaten rausgelassen. Haben sie dann auf unseren Grill geschmissen und ich muss sagen, wir haben von der Gurke kaum was geschmeckt. Es ist so ein brätartig, also so ein bisschen, ja, helle Bratwurst, weiße Bratwurst. Mhm. Und von der Gurke hat man nicht allzu viel wahrgenommen. Weil ihr zu was viel Ketchup genommen habt. Nee. Ketchup, nix, kommt nicht auf meine Wurst. Nee. hat wirklich nicht sehr dominant geschmeckt. Was sehr dominant geschmeckt hat, es gab dort auch im Campingplatz Gurkenradler. Mhm. Und da hat sich mein Herz allerliebster herangetraut, während ich den Rhabarberradler genommen habe. Natürlich. Und der Rhabarberradler, der war recht lecker, aber Gurkenradler, das war schon extrem. Es war auch dieser Gurkengeschmack sehr dominant. Der war eklig. Okay. Das hat uns nicht geschmeckt. Ja. Aber die Gurkenbratwurst, die konnte man durchaus essen, aber man sollte sich da nicht so viel versprechen, dass da wirklich so großartig nach Gurke schmeckt. Ja. Genau. So. Und ansonsten, der Campingplatz, eine Reise wert. Einer der schönsten Campingplätze, die wir schon bewohnt haben. Also sehr naturnah. Wir haben da diese komischen, nicht, wie heißen sie, Bisamratten? Diese großen Nutrias. Oder wie heißen die? Nutrias. Ja, genau, richtig. Ja. Die laufen da frei rum und direkt an diesen Kanälen dran, wunderschön grün gelegen, sehr zentral nach Lübbenau rein. Du fährst zweimal um und bist dann schon im Ortskern, in dem alten Ortskern. Und wirklich sehr schön. Genau. Ja, guck mal, dann muss ich den ja echt mal auf die Noch-Machen-Liste setzen. Auf jeden Fall. Und rechtzeitig anmelden, weil wir fahren ja eigentlich immer auf gut Glück überall hin, weil wir denken, wird schon werden, außerhalb der Ferienzeit wird man schon einen Platz kriegen. Mhm. Und wir kamen da an, ne? Und die haben nur müde gelächelt und haben gesagt, ja, 4 Tage hätten wir noch, aber dann müssen sie wieder abreisen. Ja. Ja, das ist dieses Jahr tatsächlich schwierig mit Camping, also das hat ja doch deutlich zugenommen. Das stimmt, ja. In den Jahren davor ja schon, ist ja schon sehr beliebt geworden. Aber dieses Jahr war es ja wirklich extrem. Genau. Dann haben wir noch, Moment, du hast da glaube ich noch einen Automaten mit Kabeln. Genau, so Netzwerkkabelautomat wurde. Ich glaube, dass wir den schon mal hatten. Haben wir schon mal? Der war mir völlig neu. Echt? Na dann. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwie kam er mir bekannt vor. Also ein Automat, so ein, wie so ein alter Zigarettenautomat, nur da kriegt man eben sogenannte Patchkabel raus. So ein Netzwerkzubehör kann man sich da rausziehen mit verschiedenen Kategorien und Steckertypen und so weiter. Auch irgendwelche Muttern zum Befestigen und so weiter. Das alles ist da für 6 € pro Paket zu bekommen in diesem Automaten, hat uns Udo retweetet, ein Tweet vom Grauen Rat, wenn ich mich recht entsinne. Oder andersrum. Mhm. Nee, genau. Mhm. Udo hat den Automaten gesehen und der Graue Rat hat uns drauf verlinkt. Vielen Dank dafür. Ist nicht schlecht, oder kann man öfters mal gebrauchen? Ja, mutmaßlich, ja. Also wie häufig steht man irgendwo in der Stadt und denkt sich, wenn ich jetzt ein Netzwerkkabel dabei hätte. Ja, das vielleicht nicht gerade, aber sowas wie Telefonkabel, also so Ladekabel, das wäre vielleicht sinniger, oder? Sowas mal. Ja. In so einem Automaten wäre das sicherlich sinnvoll. Also hatte ich mal in London im Hotel. Die hatten so ein Automat in der Lobby stehen, da kriegtest du dann so Ladekabel und Zahnbürsten und Zahncreme und so ein Kram und Deo, konntest du dir da aus dem Automaten rausziehen. Ja, und dann hat der Landschule hat uns noch ein Bild geschickt von einem Bootsscheinautomaten. Natürlich. Das fand ich auch spannend, dass dieser Automat steht am Amselsee bei Rathen in der sächsischen Schweiz. Und dort löst man dann ein Ticket für eine Bootsfahrt, muss dieses Ticket aber hinterher trotzdem noch beim Einsteigen bei jemandem vorzeigen. Also so ganz menschenlos geht das wohl nicht vonstatten. Und ein Ruderboot kostet dafür 30 Minuten 4 € und ein Tretboot kostet 6 €. Und da frage ich mich dann schon, warum löst man nicht oder bezahlt man nicht dann bei demjenigen, der dir das Boot übergibt? Fand ich jetzt bisschen seltsam, warum man diesen Automaten da unterhalten muss, also anschaffen und unterhalten muss. Ich glaube, die Reihenfolge war andersrum. Keine Ahnung, ohne es jetzt zu wissen, aber meine Vermutung ist dann, es gab den Automaten, es gab die Boote und sie haben irgendwie dann festgestellt, dass sie mehr Boote verleihen, als sie Einnahmen hatten. Und dann haben sie gedacht, dann stellen wir halt da noch jemanden daneben, wenn wir den Automat schon haben. Ich kann dir gerade nicht folgen. Naja, also das offenbar, also ich vermute einfach mal, dass die Leute sich halt da ein Boot weggenommen haben, ohne sich ein Ticket zu lösen für das Boot. Und das ist irgendwann aufgefallen und dann hatten sie den Automaten jetzt schon und der steht jetzt nun mal da. Und jetzt brauchen sie aber trotzdem noch jemanden, der kontrolliert, dass die Leute auch wirklich ein Ticket lösen, wenn sie Boot fahren wollen und der sich vielleicht dann auch darum kümmert, dass die Boote richtig festgemacht werden. Schätze ich mal. Okay, also du meinst, verstehe. Ja, und den Automat Vermutung. Jetzt wieder abzuschaffen, wäre ja auch Quatsch, ja. Weil dann kann er sich ja um wichtigere Dinge kümmern und kann beim Einsteigen und Aussteigen helfen und, wie du sagst, das Boot wieder richtig hinschieben oder so. Genau. Ja, richtig. Da hast du recht. Manchmal habe ich auch Glück. Ja. Was? Nee, war der richtige Gedankengang. Ja. Das hätte ich jetzt verpeilt. Jo, haben wir Für den Moment, denke ich, haben wir alles. Achso, Kommentare hatten wir, glaube ich, keine. Haben wir keine Kommentare gehabt? Das kann doch gar nicht sein, oder? Ja, doch. Gelegentlich kommt das vor. Bisher 10 Kommentare sehe ich jetzt komischerweise. Hoppla. Ach, ich weiß auch, worum es ging. Das darfst du jetzt ausklappieren. Ach so, ja, genau. Wir hatten ja in der letzten Folge, fand ich das ja so lustig, da mein Atmo-Mikrofon mal aus dem Fenster zu halten, weil das so warm war in meinem Podcast-Geräusch, in meinem Podcast-Zimmer, dass ich gesagt habe, ich muss das Fenster aufmachen, sonst gehe ich kaputt. Und wenn dann schon ein wenig Nebengeräusche sind, dann könnte ich sie auch gleich richtig reinmachen. Und da gab es dann, ja, eine Menge Leute, die das irgendwie nicht so geil fanden. In der ersten Version waren die Straßengeräusche halt auch einfach zu laut. Da hatte ich irgendwas nicht richtig eingestellt. Also in meinem Mix, den ich gespeichert habe, ging's. Das war in Ordnung gepegelt. Und dann war aber, es läuft ja dann bei uns immer noch einmal durch Auphonic, durch diesen Dienst, der für uns dann nochmal die Lautstärken angleicht und also, dass wir die Sprecherstimmen gleich laut haben und dass wir in die verschiedenen Formate, Dateiformate, die Sendung kodiert bekommen, Und wenn man da jetzt dann nicht ganz so schlau ist mit den Einstellungen, dann kommt dieses Ding auf die Idee, dass die Hintergrundspur ja eigentlich viel zu leise ist und dass man die ja verstärken müsste. Und genau das ist da passiert. Es war also unangenehm laut und Leute haben sich reihenweise beschwert in den Kommentaren und auch bei Twitter. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das war ja nun mal auch im August. Und ja, fanden das alle doof. Ja. Aber das war ja eine Sache von wenigen Stunden, möchte ich sagen, nachdem dann auch am 16. August den Tag über noch Leute sich meldeten, habe ich es halt nochmal neu berechnen lassen und die Lautstärke runtergedreht. Ich weiß gar nicht, ob jetzt überhaupt noch was zu hören ist vom Straßenlärm. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ne? Ich habe es nämlich auch nicht gleich gehört. Normalerweise höre ich es ja sogar teilweise schon vorab, um nochmal drüber zu hören. Aber dieses Mal habe ich es auch nicht gemacht und deswegen war mir das auch nicht aufgefallen. Ich war dann auch überrascht, aber ich fand es lustig. Also. Ja, und also um das aufzugreifen, da waren natürlich dann viele Stimmen, die geschrieben haben, habt ihr euch das denn nicht selber mal angehört? Ja, doch, natürlich höre ich mir die Folge an, während ich sie schneide und natürlich achte ich dann darauf. Nur was ich halt nicht mache, ist die Folge nach Auphonic noch einmal anzuhören, weil ich mir dann denke, ja, mein Gott, ich kenne sie ja nun schon. Das war halt der Fehler an der Stelle. Ja, das kann mal passieren. Was soll das? Nee, kein Thema. Denke ich doch mal. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Da brauchen wir uns, glaube ich, keinen Kopf machen. Und du hast es ja ganz schnell gefixt. War ja dann innerhalb von 24 Stunden oder was das noch war das ja alles noch wieder. Noch nicht mal, siehst du mal, alles in Ordnung. Und so ein bisschen Atmo wäre ja auch mal schön gewesen. Das war ja eine nette Idee. Man kann ja ein bisschen rumexperimentieren, dafür gibt es ja Podcast. Ja, besser nicht. Hier wird nicht mehr experimentiert. Ja, das soll es aber jetzt, glaube ich, gewesen sein. Dann tatsächlich, somit genau. Können wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Monat in der Mitte am 15. um 12. Tschüss. Servus.